Celeste, ich brauche sofort $10,000. Ich kann an mein eigenes Geld nicht heran. Jemand hat statt meiner irrtümlich Barnes umgebracht. Ich kann also meinen eigenen Namen nicht verwenden, ehe wir nicht wissen, wer es getan hat. Und ich muss sofort $10,000 haben. Aber so viel Geld habe ich nicht, Carrie. Du hast den Ring von Weihnachten. Er muss so viel wert sein. Ich hole ihn dir später zurück. Den Ring mit den beiden herzförmigen Diamanten? Nein, Carrie, das könnte ich nicht tun. Es ist das einzige Geschenk von dir. Ich würde mir das nie verzeihen. Lass das, Celeste. Du weißt, dass du mich nicht liebst. Und ich weiß es auch. Ich habe über uns beide nachgedacht. Es reicht höchstens für eine Freundschaft. Der Ring gehört dir und du wirst ihn wiederbekommen. Und auf unsere Freundschaft hin muss ich eine Anleihe machen. Vielleicht. Vielleicht kann ich doch irgendwo das Geld für dich bekommen. Bis wann brauchst du es? Bis spätestens morgen Abend. Ich glaube, ich kann es kriegen. Ja, aber in der Zwischenzeit muss ich den Ring haben. Für den Fall, dass du das Geld nicht bekommst. Tja, wenn du meinst. Hier ist der Ring. Danke. Aber gib ihn nicht weg, hörst du? Ich werde das Geld ganz bestimmt bekommen. Ich werde dich morgen Mittag hier anrufen. Und sag niemandem, dass ich am Leben bin. Schöner Zug von Ihnen, Mr. Barnes, dass auch Sie unserem lieben verstorbenen Kerry Garth die letzte Ehre erweisen wollen. Crazy, du Verdammter. Sehr trauriger Anlass, nicht wahr? Er war einer meiner teuersten Freunde. Leider war er dumm. Was Sie nicht sagen. Sehen Sie sich Katie Henshaw an, wie sie um Kerry Garth trauert. Ah ja, die Managerin meines verstorbenen Freundes ist seit vorgestern dreimal zusammengebrochen. Kerry, du, das ist echt... Katie ist völlig erledigt. Sie muss tatsächlich mehr an dir gehangen haben als an deinem Bankkonto, das sie zu verwalten hatte. Nehmen Sie sich an dieser Trauer ein Beispiel, Mr. Casey. Mein Beileid, Miss Henshaw. Wie? Ach, Sie, Mr. Barnes. Ja, mein Lieber. Mr. Barnes interessiert Sie nicht. Kerry Garth ist für Sie unersetzlich. Die Herren da drüben scheinen anders zu denken. Hören wir uns doch mal an, was Sie ehrfurchtsvoll an der Bahre flüstern. Jeder mittelmäßige Schauspieler in Hollywood spielt seine Rolle. Wenn ich da an Gary Cooper denke, was hätte der aus den Filmen gemacht? Ah, Tag Barnes. Wollen Sie sich Ihr Double mal ansehen? Na, ich habe ihn für einen guten Schauspieler gehalten. Haben Sie das als Werbeschiff der Multimount immer gesagt, O'Shea? Ah, in dem Beruf sagt man viel. Hätte ich auch von Ihnen gesagt, Barnes. Wollen Sie nicht seine Nachfolge antreten? Noch ganz so schlecht war er nicht, O'Shea. Aber meine Drehbücher hat er auf dem Gewissen. Er hat mir meine besten Rollen verhunzt. Das ist doch nur noch Mr. Barnes. Leise, leise. Los, komm raus hier. Die machen dich da drin ganz schön fertig, was? Ja, diese Ratten. Du weißt, wie sie um mich herumschwänzelten, solange ich noch am Leben war. Na, da siehst du, was du an mir hast. Ich hab dir immer die Wahrheit gesagt. Deshalb hast du mich auch so schlecht bezahlt. Ach, lass das jetzt. Casey, ist dir nie der Gedanke gekommen, dass der Mörder doch Barnes gemeint hat und jetzt nur darauf sinnt, wie er mich möglichst rasch umlegen kann, um seinen Irrtum wieder gerade zu biegen? Aber es war kein Irrtum. Keiner außer dir und mir hat was von der Sache gewusst. Also, das muss ein Ende nehmen. Dieser Kerl hat alles Mögliche verbrochen. Ich hab das Gefühl, dass er einen Haufen Feinde hat, die nur darauf warten, mich umzubringen. Naja... Ist mir schließlich egal, ob ich als Kerry Garth oder Joshua Barnes in der Leichenhalle liege. Also, du gibst der Polizei doch noch einen Tag Zeit. Vielleicht haben sie bis dahin ein Tatmotiv. Wenn ich denen noch weitere 24 Stunden gebe, kostet mich das $10,000. Also ruf mich heute Abend an. Wir müssen uns treffen. Also, gern. Und jetzt, Mr. Barnes, erlauben Sie, dass ich meinem früheren Brötchengeber die letzte Ehre erweise. Casey. Weshalb hast du nicht angerufen? Ach, das ist doch jetzt gleichgültig, Carrie. Celeste Haverford ist tot. Celeste? Erschossen. In ihrem Schlafzimmer. Sie haben sie heute Nachmittag gefunden. Du, das ist ja grauenhaft. Dann war sie schon tot, als ich heute Mittag bei ihr anrief. Hast du Celeste gestern Nacht besucht? Ja. Großer Gott, doch das noch. Hast du ihren Ring? Ja, ich brauchte ihn. Ich habe ihr gesagt, wer ich bin. Erst wollte sie mir den Ring nicht geben. Sie sagte, sie könnte irgendwo Geld auftreiben. Aber ich konnte mich nicht darauf verlassen. Jetzt suchen sie nach dir. Nach mir? Du bist gesehen worden. Jetzt sucht die Polizei nach einem Mann, auf den deine Personenbeschreibung passt. Er wurde gesehen, als er um Mitternacht in Celestes Wohnung ging. Ja, das war ich. Carrie, sag mal, hast du...

Auch Herbert Steinmetz, hier als Gangster Clem, spielte in vielen Radio Bremen-Produktionen. Wir hörten ihn in Kein Mucks meist als undurchsichtige Verdachtsperson oder als Richter. Er wurde aber auch als Kriminalinspektor besetzt, in Paul Temple etwa, als entschlossener Kämpfer gegen Rauschgift, Schmuggel, Hochstapelei. Ja, alles, was wirklich eindringlich ist. Aber die Stimme That Forever Scared the Shit Out of Me gehört natürlich Ernst von Klippstein. Warum hast du der Presse und allen anderen nicht Bescheid gesagt? Du wusstest doch, dass Barnes umgebracht worden ist, nicht ich. Hier in seiner Heldenrolle als Cary Garth, aber die Kassettenkindergeneration, zu der auch ich mich zählen muss, kennt Klippstein aus den 3-Fragezeichen-Hörspielkassetten. Und in einer Folge sprach dieser Ernst von Klippstein einen seltsamen Chinesen. Kleiner Drache vom Stamme des Matthias Green. Oh mein Gott. Ich bin 107 Jahre alt geworden. Ja, mit Hilfe der grünen Geisterperlen. Ich bin ein Meister der Hypnose. Ich weiß doch. Du wirst müde. Nein, bitte nicht. Sehr müde. Nein. Schlafe ein. Nein, nicht die Musik. Schlafe ein. Na? Schlafe. Schlafe. Nein! Verzeihung, ich war kurz in Trance. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast von Bremen 2, immer mit fröhlichen Hörspielklassikern. Wir sind auf der Zielgeraden und in unserer vorletzten Folge am kommenden Donnerstag erwartet uns endlich der größte und berüchtigste Radio-Bremen-Held aller Zeiten. Gestatten, mein Name ist Dickens. Dicky Dick Dickens. Dicky Dick Dickens. Machen Sie sich nicht lächerlich. Dicky Dick Dickens, die Rückkehr des Klassikers. Nächstes Mal. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.